Im Juni 1940 begann die deutsche Luftwaffe, Städte in Großbritannien zu bombardieren. Ziel war es, die Lufthoheit über der Insel zu erringen und so die Invasion Englands vorzubereiten. Eines der wichtigsten Kriegsziele von Hitler. Die deutsche Luftwaffe unter ihrem Oberbefehlshaber Hermann Göring war der britischen aber nicht gewachsen. Und Hitler entschloss sich, den Beginn der Invasion auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die Schäden, die von den deutschen Flugzeugen in britischen Städten angerichtet wurden, waren immens und dienten später noch zum Beispiel Thomas Mann als Rechtfertigung für die Angriffe britischer Bomber auf deutsche Städte wie Lübeck. Der deutsche Dienst der BBC berichtete auch über die Auswirkungen der deutschen Bombardements auf die britische Zivilbevölkerung. So am 20. August 1940. Ich bin Luftschutzwacht. So habe ich einige Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich habe geholfen, tote Kinder aus den Ruinen eingestürzte Gebäude auszugraben. Und ich habe gesehen, wie Kinder in Luftangriffen zu Krüppeln und vor Entsetzen wahnsinnig wurden. Durch deutsche Fliegerangriffe auf England wurden 34.000 Zivilpersonen, Männer, Frauen, Kinder, getötet und 46.000 schwer verletzt. Überlegen Sie einmal. 80.000 Zivilpersonen in wenigen Monaten getötet oder schwer verletzt. Im ersten Jahr seines Bestehens hatte der deutsche Dienst der BBC noch keine feste Organisationsstruktur und nur einen kleinen Stamm von festen Mitarbeitern. Das änderte sich im Oktober 1940, als Hugh Carlton Green zum Chefredakteur ernannt wurde. Der 1910 geborene Green war der Bruder des Schriftstellers Graham Green. Er hatte eine Weile in Marburg gelebt und dann in Oxford englische Literatur studiert. Sein Interesse galt allerdings dem Journalismus. 1933 ging er als Korrespondent nach Berlin und berichtete für den Daily Telegraph. Nachdem er im Mai 1939 aus Deutschland ausgewiesen worden war, arbeitete er in verschiedenen Ländern, ehe er nach London zurückkehrte, wo er wegen seiner hervorragenden Deutschkenntnisse zum deutschen Dienst der BBC wechselte. Später erinnerte er sich: Als ich zur BBC kam, da war die Abteilung, die sich mit den Nachrichten für Europa befasste, im Keller des Londoner Funkhauses untergebracht. Ich hatte damals den Titel, wenn ich mich recht erinnere, stellvertretender Leiter des Europäischen Nachrichtendienstes. Aber meine Tätigkeit beschränkte sich damals nur auf die Redaktion der deutschen Nachrichtensendungen. Außer mir gab es damals nur etwa 2 oder 3 andere Redakteure, die sich ausschließlich mit den Nachrichten für Deutschland befassten. Ich war erst ein paar Tage bei der BBC, als unser Funkhaus von einer Bombe getroffen und schwer beschädigt wurde. Als die Bombe explodierte, hatte unsere Abendsendung in deutscher Sprache gerade begonnen. Karl Brinitzer war der Nachrichtensprecher. Und er las die Nachrichten zu Ende, ohne sich durch die Bombe im Geringsten stören zu lassen. Ungefährlich war das nicht. Nach einem zweiten Bombenangriff auf das Funkhaus musste die Redaktion in ein ehemaliges Eisstadion umziehen. Dort starb einer der Nachrichtensprecher, August Lewald, bei einem Angriff während seines Nachtdienstes. Vom November 1941 ab waren Redaktion und Studios im sogenannten Bush House in London untergebracht. Erst unter Hugh Green wurde der deutsche Dienst der BBC zur wichtigsten Informationsquelle für alle Deutschen, die dem Einheitsprogramm ihres Propagandaministers nicht trauten und den Mut aufbrachten, sogenannte Feindsender zu hören.